Kundgabe 4822. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.01.1950. Heilsplan Gottes. Was in meinem Heilsplan beschlossen ist, das findet unwiderruflich statt. Denn meine Weisheit erkannte die Notwendigkeit dessen, um das mir einst abtrünnig gewordene zur Vollendung zu führen. Die Zeit für jegliches Geschehen ist festgelegt seit Ewigkeit, weil mir auch seit Ewigkeit der Wille des Geistigen ersichtlich war, so dass ich also auch erkannte, in welcher Zeitdauer ein Entwicklungsprozess als beendet oder als verfehlt anzusehen ist, weshalb immer neue Entwicklungsphasen beginnen, wenn keine Ergebnisse erzielt werden. Da es also nun klar vor mir liegt, dass und wann die Menschen versagen, ist es seit Ewigkeit festgelegt, wann eine neue Erdperiode beginnt und die alte also beendet ist. Und dieser Zeitpunkt wird innegehalten, weil ein Abgehen davon sich nur übel für das Geistige auswirken würde und meine ständige Sorge nur diesen Wesen gilt, die durch ihre Unvollkommenheit in arger Not sind. Der Abschluss einer Erdperiode ist so nach zeitmäßig festgelegt und kann nicht durch Menschenwillen hinausgeschoben werden. Doch Menschenwille kann die Art und Weise des Endes einer Entwicklungsperiode zu einem weniger schmerzlichen gestalten, so er bereit wäre, sich meinem Willen unterzuordnen, so dass also eine Zerstörung der alten Erde mehr das in den Schöpfungen noch gebundene Geistige betreffen würde, während der Mensch, der nach meinem Willen zu leben sich bemüht, den Lohn dafür ernten könnte, in einem schmerzlosen Hinübergehen in das geistige Reich oder auch im plötzlichen Versetzen auf eine neu erstandene Schöpfung. Ein mir sich unterstellender Wille benötigt keine so scharfen Erziehungsmittel, und es könnte die Zeit des Endes der Erde für die Menschen ohne jegliche Schrecken herankommen. Doch dass sie kommet, können die Menschen nicht mehr aufhalten, trotz einer möglichen Wandlung des Willens. Denn dieses ist bestimmt seit Ewigkeit. Den Glauben daran können die Menschen wohl abschütteln, doch dann nur zu ihrem eigenen Schaden. Ist aber der Mensch gläubig, dann kann er für sich selbst die Schrecken verringern, wenn er sie auch nicht gänzlich abwenden kann, der Mitmenschen wegen. Doch so wie er als Einzelner sich meinem Willen unterwirft, steht er in meinem besonderen Schutz, und das mir gänzlich Widersetzliche, nebst dessen Herrn, kann ihm nicht Schaden an der Seele zufügen, wenngleich er irdisch auch bedrängt wird. Doch für sich selbst ist ein solch gläubiger Mensch stark, weil meine Kraft ihn durchströmt und er sich in meinem Schutz sicher und geborgen fühlt. Ich gebe den Meinen Kenntnis von meinem ewigen Heilsplan. Ich künde ihnen das nahe Ende an. Ich mache sie aufmerksam auf die Anzeichen dessen und gebe ihnen die Verheißung auf meine Hilfe, meine Gegenwart und mein Kommen in größter Not. Und wer diesen meinen Worten glaubt, der wird die Zeit des Endes ohne Schaden an seiner Seele überleben. Er wird sich nicht zu bangen brauchen, denn sein Glaube gibt ihm die Anwartschaft auf meine Hilfe. Sein Glaube gibt ihm Kraft und Gnade, dass er mir treu bleibt und ausharret bis zum Ende. Amen.